Deutschlandfunk. Kultur heute. In der kommenden Woche läuft in den deutschen Kinos der neue Film von Oliver Stone an, der die Geschichte des Whistleblowers Edward Snowden erzählt, jenes Mannes, der das ganze Ausmaß der weltweiten Überwachungsaktivitäten amerikanischer Geheimdienste offengelegt hat. Snowden, 33 Jahre jung, lebt seit über 3 Jahren im Exil in Russland, weil er den einen als Held, den USA aber als Vaterlandsverräter gilt. Neben mehr als einem Dutzend anderer Staaten hatte auch Deutschland seinen Antrag auf politisches Asyl abgelehnt. In der kommenden Woche also der Film, in dieser Woche aber schon die Aufforderung von großen Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International an den US-Präsidenten, Snowden zum Ende seiner Amtszeit zu begnadigen. Heribert Prantl ist Innenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung, Mitglied der Chefredaktion, vor allem aber auch ehemaliger Richter und Staatsanwalt. Herr Prantl, in den USA sind solche präsidialen Begnadigungen üblich. Auf uns wirkt es komisch, oder? Ein Gnadenakt eines Potentaten vorbei an der Justiz? Nun ja, Gnade ist überhaupt etwas Komisches in demokratisch-rechtsstaatlichen Zeiten. Begnadigung ist ja ein Akt autoritärer Willkür. So ist jedenfalls die Genese des Gnadenaktes. Wenn Gnade geübt wird, wird sie üblicherweise geübt, nachdem die Justiz geurteilt hat, nachdem Schuld festgestellt ist und dann der Präsident, der Gnadenherr, wie die Juristen sagen, meint, es sei doch im Interesse der Gesamtgesellschaft gut und richtig, Gnade walten zu lassen. Es hat der deutsche Staat, wie ich meine, sehr vorbildlich gemacht, als es um die RAF-Mitglieder ging, die dann nach 25 Jahren Haft begnadigt wurden. Und auch der Generalbundesanwalt Kai Nehm damals hat zum Beispiel eingeräumt, dass der Staat im Kampf gegen den Linksextremismus zeitweise das Augenmaß verloren hat. Und dass er dieses Maß, das wollte er damit sagen, und das ist richtig, das Maß mit der Begnadigung wiedergefunden hat. Und das finde ich eine der größten Leistungen dieses Rechtsstaats Bundesrepublik. Können Sie denn die Forderungen, die jetzt an den Rechtsstaat Vereinigte Staaten von Amerika gestellt werden, nachvollziehen? Ich kann es gut nachvollziehen, Sie sind mir auch sympathisch. Ich kenne das Recht der Vereinigten Staaten nicht gut genug, um sagen zu können, ob die Voraussetzungen vorliegen, ob man ohne jede Befassung der Justiz die Gnade walten lassen kann. Aber wenn ich mir Snowdens Verdienste anschaue, der Mann hat eine globale Großinquisition aufgedeckt, musste fliehen quasi vor dem Großinquisitor. Die Amerikaner verfolgen ihn, als handle es sich um die Inkarnation des Islamischen Staates. Der Mann hatte keinerlei Vorteile von der Tat, er hat nur Nachteile. Den Gewinn hat die Rechtsstaatlichkeit der westlichen Demokratien. Genauer gesagt, sie könnte ihn haben, wenn sie den globalen Skandal zum Anlass genommen hätte, den Geheimdiensten Grenzen zu setzen. Also der Snowden ist und war nicht nur ein Aufklärer, sondern er war auch ein Motivator. Seine Angaben über die weltweiten Überwachungsprogramme haben strafrechtliche Ermittlungen und parlamentarische Untersuchungsausschüsse auch in Deutschland, auch in anderen Staaten in Gang gesetzt. Und er hat gewiss etwas Besseres verdient als ein wackeliges Asyl in Russland. Obama müsste ja, wenn er jetzt dieses Pardon, diese Begnadigung aussprechen würde, das noch nicht mal begründen. Das heißt, juristische Konsequenzen hätte so ein Schritt nicht, müssten keine Gesetze geändert werden. Es könnte im Grunde alles so weitergehen wie bisher. Es gehört zur Gnade, dass man keine Urteilsbegründung dafür schreibt. Aber ich finde schon, dass Gnade auch im demokratischen Rechtsstaat Platz hat. Das Recht braucht solche Gnade. Recht und Gnade sind keine Alternativen, sondern brauchen einander, weil Recht ohne Gnade, um es drastisch zu formulieren, tödlich wird und Gnade ohne Recht gleichgültig wird. Da gibt es einen Konnex. Den Konnex hat für mich ganz schön der Weimarer Republik Gustav Radbruch, der große Rechtsphilosoph und Justizminister der Weimarer Republik, formuliert. Er sagte, wie das Wunder die Gesetze der physischen Welt durchbricht, ist Gnade das gesetzlose Wunder innerhalb der juristischen Gesetzeswelt. Mindestens genauso wichtig wie eine gute, gnädige Behandlung von Snowden ist es, die Konsequenzen aus dem zu ziehen, was er aufgedeckt hat. Und das sehe ich weltweit viel zu wenig. Nun hat Herr Obama uns beiden leider noch nicht verraten, wie er sich denn da entscheiden wird im Hinblick auf diese Forderung. Sie sprechen, Sie halten die Festrede, wenn Snowden am 25. September den Kasseler Bürgerpreis das Glas der Vernunft verliehen bekommt. Dass Sie Sympathie haben für diese Begnadigungsforderung, haben Sie schon gesagt. Falls es nun nicht dazu kommt, sollte man dann eine neue Asyldebatte um Snowden auch in Deutschland führen? Ich habe die Rigorosität der deutschen Politik bei der Ablehnung eines Asyls nie verstanden. Da ist man eingeknickt vor der mutmaßlichen Kritik Amerikas. Ich denke, man soll sich erneut vor Augen halten. Hier hat sich jemand wirklich etwas getraut und hat diese Geheimdienstwelt in ihrer merkwürdigen, gefährlichen Überwachungslogik entlarvt. Er hat sie angeprangert, er hat die Funktionsweisen und Mechanismen der geheimdienstlichen Observation aufgedeckt. Er hat sich verdient gemacht um Rechtsstaatlichkeit und um Transparenz. Ich würde so weit gehen, diesen Edward Snowden auch für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Wow, Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung über Edward Snowden.